Dialoge, Seite 28. Ich sprach vorhin von den Kriegen. Sie wüten noch immer, ich weiß es. Aber der erste Fortschritt ist, dass sie heute den Siegern nicht mehr ein Recht am Privateigentum in den besiegten Staaten geben. Ein Recht, das du noch kaum gekannt hast, das internationale Recht regelt heute die Beziehungen der Völker untereinander, wie das bürgerliche Recht die Beziehungen der Untertanen in jedem Staat regelt. Bemerkung Fleischhauer. Im Folgenden, Seite 28 bis Seite 32, beschäftigt sich Montesquieu mit dem konstitutionellen Regierungssystem und der Teilung der drei Staatsgewalten in die gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt und erörtert ihren Inhalt. Der Verfasser der Protokolle weicht hier von der Darstellung Jolys ab und spricht außerdem bloß von der vollziehenden Gewalt, das ist von der Verwaltung durch die Regierungsbeamten und nebenbei von den bisherigen Gesetzen, die für ihn nur theoretische Bedeutung haben. Man gewinnt den Eindruck, dass der französische Originaltext der Protokolle in Anlehnung an Joly vollständiger war und dass beim Abschreiben einige wesentliche Ausführungen ausgelassen wurden. Weiter im Text.